Schmeck, check, ich bin ab 7.11. auf Tour. Kommt alle vorbei auf der Flucht, Mutter Ficker, Aslak Stereotyp, 29. Oktober, checkt es. Bang, bang, bang.